You know what's clutch? Herzlich willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Moin. Wie geht es dir? Wie geht's den Heat? Wie findest du die Welt aktuell so? Mir geht's gut, danke. Heat, ja, letzten beiden Spiele waren dann wieder ein bisschen enttäuschender, ne? Und ja, sonst alles fresh. Und bei dir? Und dein Netz vor allen Dingen? Ja. Bei mir geht's gut. So, was soll ich sagen? Das ist die gleiche Scheiße wie immer, auf gut Deutsch gesagt, aber läuft. Bei den Nets, ja okay, da ebenfalls gleiche Scheiße wie immer. Und da kann man es jetzt auch einfach mal so aussprechen. Ja, gestern das Spiel gegen die Clippers, das Ergebnis spricht, glaube ich, Bände. Ja, eben noch mir sah passiert, ne? Also könnte alles besser laufen, so basketballerisch, sag ich mal. Aber Beste draus machen und trotzdem irgendwie in die Playoffs kommen, obwohl ihr ja gegen Charlotte verloren habt, unerlaubterweise. Wie konntet ihr nur? Das ist doch ein direkter Konkurrent. Ja, wir haben auch alle beide kaum Druck von hinten mittlerweile. Also am Anfang der Saison. Sattes Polster. Ja, also da habe ich nicht mehr so mit gerechnet. Wenn du bedenkst, dass Charlotte irgendwann, weiß ich nicht, 4-14 oder so war. Ja. Krass. Aber gut. Die Pistons ja auch. Ja, die sind eh ein Phänomen. Also. Aber ganz ehrlich, ne? Die Knicks haben meine Woche gerettet mit 2 Siegen. Ja, Alter, läuft doch bei denen. Winning Streak, Melo ist All-Star, könnte schlechter laufen für die. Auf jeden Fall. Ja, Thema All-Star. Und da wir gerade von New York super sprechen, ne? Ja, wir reden über New York, wir reden über All-Stars, All-Star-Game. Gestern was eine Überleitung. Wahnsinn. Und die kam jetzt völlig spontan. Gestern wurden die All-Stars vorgestellt, veröffentlicht, weiß ich nicht, die Starter halt, ne, die Spieler, die am meisten Stimmen bekommen haben. Chuck, also Charles Barkley, Kenny Smith und Shaq haben sich dann auch ein bisschen darüber ausgetauscht und da habe ich mal wieder gemerkt, du vielleicht ja auch, wenn du es gesehen hast, dass es da so ein bisschen wieder Kontroversen gibt, so wer votet wie, warum ist der und der dabei und der nicht. Von daher, lass uns da einfach mal kurz über die All-Stars sprechen und ich glaube relativ unkontrovers, ich glaube die größte Kontroverse ist halt im Westen, deswegen sagen wir mal jetzt einfach mal, was so im Osten abgeht, also John Wall, gut, Starter auf einer Guard-Position im Backcourt, ich glaube da braucht man gar nicht großartig drüber zu reden, bei Kyle Lowry wäre das eigentlich leistungsmäßig auch so, LeBron, dann hast du Pau Gasol, was auch irgendwo abzusehen war und halt Carmelo Anthony, von den, tankenden, recht unerfolgreichen New York Knicks. Hast du ein Problem mit irgendeinem von den Startern? Wenn ja, welches? Wie hättest du dich vielleicht anders entschieden? Also, Problem überhaupt keins. Die 5, die ausgewählt worden sind, haben es alle absolut verdient. Ich als Titel ist klar, hab irgendwo damit gerechnet, dass Wade den Vorsprung ins Ziel rettet und als Starter dann nach New York fährt. Überraschenderweise, muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Vorsprung nicht gereicht, aber Kyle hat es absolut verdient. Ja. Spielt eine Hammer-Saison, also objektiv gesehen völlig klar. Hm. Finde ich cool. Jay Wall im Moment mit Lowry, also starten die beiden besten Point Guards im Osten, meiner Meinung nach. Ja, unterschreibe ich. James war glasklar, da war eigentlich nur die Überraschung, dass er dann weniger Stimmen als Curry nachher hatte. Mhm. Aber klar, so, Melo. Ja, Melo ist halt, unter anderen Umständen hätte es eventuell nicht gereicht, glaube ich, weil es ist halt eine Fanabstimmung und natürlich muss irgendwo der Local Hero dabei sein. Ich find's super, dass Melo dabei ist, ich gönn's ihm vom Herzen. Er ist auch so ein bisschen das Aushängeschild der NBA, was das All-Star-Game jetzt angeht. Ich gönn ihm das, also was die Leistung angeht, da kann man natürlich drüber streiten, aber völlig verdient. Und Gasol, auch wenn sein Spielstil nicht typisch für das All-Star-Game ist, absolut verdient. Also ich kann mich also über nichts beschweren. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn? Bei Lowry muss ich jetzt mal sagen, diese Kontroverse, dass es ja ein Fanvoting ist und dass man so teilweise die Leistung eines Spielers oder nicht wegen der Leistung eines Spielers abstimmt, die ist natürlich bei so einem Voting immer gegeben. Jetzt ist ja diese interessante Theorie, auf die mich ja jetzt hingewiesen hast, dass diesmal halt Lowry Hilfe bekommen hat. So, und wahrscheinlich auch 50.000 Leute für ihn gestimmt haben, die überhaupt keinen Check haben von dem, was er da macht. Aber witzigerweise für den richtigen abgestimmt. So sehe ich das. Also ich meine, ne, ich Ja, will von der nicht. Le nein, von der Leistung ist es absolut gerechtfertigt. Ja. Muss man ganz klar Zumal sagen. ein Raptor muss ja dabei sein. So, und DeMar war verletzt. Ich bin auch nicht so der krasse DeMar-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich hat es am Anfang, oder als wir auch so diese Previews, generell als Previews veröffentlicht wurden, da hieß es immer, ja, Lowry, Vertragsjahr, und da waren wir ja auch ein bisschen skeptisch, was auch immer, aber da wurde immer gesagt, ja, aber DeMar ist ja der viel wichtigere Spieler, ist ja der Franchise. Nee, irgendwie nicht so. Also ich war letztes Jahr schon der Meinung, dass eigentlich Kyle Lowry so die wichtigere Stütze für die Raptors ist. Und dass er, also beide können irgendwie ein Spiel schon dominieren, auf eine Art und Weise. Aber wie gesagt, mit Lowry bin ich absolut cool. Mit dem faden Beigeschmack, dass jetzt erstmal Justin Bieber seine 60 Millionen Twitter-Follower um Retweet anflehen musste, das ist natürlich. Aber gut, hat den richtigen getroffen, von daher soll es mir recht sein. Im Westen ist es ja was ganz anderes, aber da kommen wir gleich noch zu. Und ja, James, Gasol. Ich habe gesagt, in welchen Jungbrunnen Gasol gefallen ist im Sommer. Es ist schon Wahnsinn. Ein Bulle muss Der natürlich hat auch dabei sein. den Tapetenwechsel auch unbedingt gebraucht, glaube ich. Ja. Ja, vor allen War. Dingen so, ich meine, so, er war ja nicht schlecht in L.A. So, das vergessen ja auch immer viele, ne? Also, Ja, eben. Der ist ja jetzt auch nicht so, dass er von 0 to 100, wie es ja jetzt oftmals gedroschen wird, durch diesen Drake-Song wieder emporsteigt und auf einmal die Liga aufmischt. So, er hat ja konstant eigentlich relativ gute Leistungen gebracht, aber er bringt den, gibt den Bulls jetzt einfach etwas, was die Bulls gebraucht haben, und deswegen nimmt man das wahrscheinlich auch ein bisschen anders jetzt wahr. So, jetzt aber die eigentliche Sache, Mello. Da ist jetzt mein Problem. Also Melo ist eigentlich der einzige, wenn man es so nennen will, ich nenne ihn so, Superstar, der aktuell in New York spielt. Ich auch. Hat auch in gewisser Weise was mit seinen Vorschusslorbeeren zu tun, wobei, ich meine, legen wir mal die Fakten auf den Tisch. Ich meine, er war jetzt nicht wirklich hundertprozentig fit in der kompletten Saison. Quoten sind irgendwo auch runtergegangen, Rebounds sind runtergegangen, weiß ich nicht. Defense ist wieder. Okay, wer spielt Defense bei den Knicks? Mal davon abgesehen. Ja, und macht immer noch 24 Punkte. Also Leute, das geht auch schlechter, ne? Und ich hätte mich, glaube ich, viel mehr aufgeregt, wenn es wirklich jemanden gegeben hätte, der unbedingt hätte Starter sein sollen. Und denjenigen, ich weiß nicht, wer das im Osten ist. Also du hast dann Gotthard, die ATL-Jungs hier, Horford und Millsap, okay, das ist alles cool. Bosch, okay, ne? Aber der Osten, guck mal, wenn du jetzt sagst, du willst nur nach Leistung voten, muss er eigentlich vier Hawks, zwei Raptors, zwei Wizards, weiß ich nicht, zwei oder drei Cavs dabei haben. So, wenn du nach Leistung gehen willst. Ich meine, der Osten ist scheiße. Du kannst doch nicht sagen, Melo als Mitglied von einem tankenden, in Anführungsstrichen, Team, wo man auch erstmal sehen muss, so, was ist der Kontext? So, der hat aber, wen hat der denn als Hilfe? Guck mal, wer da spielt mittlerweile. Also, die lassen hier Galloway starten, glaube ich, jetzt in einem Spiel, so, den ich ja cool finde, aber so, der war halt vor kurzem noch in der D-League. Weißt du? Und, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wo sind die Heat jetzt mittlerweile? 7 und 4, 7, 21 oder was haben die für einen Rekord? Irgendwie sowas. Also auch weit im negativen Bereich, oder nicht? Was jetzt genau? Der Rekord von den Heat, weil einige Leute sagen ja jetzt, okay, Melo verdient es nicht, dabei zu sein. Ich meine, okay, Stats sind okay, aber die haben halt nur 7 Spiele gewonnen, die Knicks. So. Du hast eben Heat gesagt, deswegen weiß ich Genau, gerade, ja, ne? aber ich wollte jetzt von dir wissen, als Heedle, wie viel die Heat denn gewonnen haben, weil viele fordern ja, dass die Miami Heat zum Beispiel mit einem ähnlichen Rekord wie zum Beispiel die Brooklyn Nets, zwei All-Stars stellen mit Wade und Bosch, was ich ja auch statistisch durchaus für vertretbar halten würde. Aber dann alles, was dahinter kommt, ist im Grunde, nee, auf keinen Fall. Und da darf man die Finger, muss man die Finger von lassen. Ich meine, im Westen wären die alle scheiße, die Teams. So, und im Westen wäre das dann gar keine Dis da wäre das dann eine Grundsatzdiskussion, die du da aufmachen müsstest, wen du da von den Heedles noch reinnehmen dürftest, weil die wären auf wie vielen Platz? 10? 11? Ich weiß es nicht. Also wir haben einen Rekord von 18 zu 24 und damit wären wir ja mit den Nuggets geteilter Elfter. Ja, und jetzt überleg mal so, ich finde, also die Leute, die Mellos Nominierung in dem Kontext Osten und Ost-Frontcourt vor allen Dingen, weil im Backcourt hätten wir noch ein paar Kandidaten gehabt, die durchaus auch safe dabei sein sollten. Aber im Frontcourt, also so, ich glaube, der vierte war Marcin Gortat. So, und ich, Pole Schemmer, so, Alter, der ist cool, ne, aber da, also so, bis auf Bosch und Gortat. Und die ATL-Jungs, also ich finde, da kannst du auch eine Münze werfen. Ich finde, Melo ist halt der beste, irgendwie schon der beste Individualist und lebt vielleicht auch am meisten noch so von den Lorbeeren, die er sich in den letzten 3 Jahren erarbeitet hat. In New York. Oder 4 Jahre sind es mittlerweile, die ja bei den Knicks sind. 3,5. Irgendwie sowas. Ja. Von daher, da musst du. Also, wie hättest du dich denn jetzt entschieden? Hättest du da anders gehandelt? Bosch reingenommen anstatt Mello? Ich meine, du hast eben gesagt, dass du eigentlich damit cool bist, aber du kannst ja mal sagen, für wen du gewotet hast. Ja, ganz subjektiv natürlich hätte ich beide, also hätte ich Wade und Bosch in die Starting Five gewählt, ist ja klar, als Titel. Okay. So, ich bin auch der Meinung, dass Bosch das absolut verdient hätte. Wait denn dann auch? Ja. Okay. Also du würdest dann Ja. von einem. Im Fall, also jetzt, wenn ich nur seine Leistung ganz separat bewerte, ja. Im Vergleich zu den restlichen Backcourt-Jungs im Osten, da wird es dann wieder schwieriger. Das meine ich ja, Das also ich meine, muss ich ja auch ne? ganz klar sagen. Ja. Wenn ich subjektiv bin, dann nehme ich klar, nehme ich meine beiden Heats mit rein. So. Ja. Aber wenn ich objektiv bin, sehe ich aber eher Bosch in der Starting Five als Wade. Weil aus dem genannten Grund, der Backcourt ist ja noch relativ stark anzusehen im Vergleich zum Westen. Also da hat man ja durchaus noch Spieler, wo man ja von, ja, wie soll ich sagen, die man ja auch im Westen starten lassen kann, sozusagen. Ja klar, auf jeden Fall. Und die dann immer noch auf einem Niveau mit jetzt zum Beispiel anderen Backcourtern werden. So. Das hast du halt, wie du selbst sagst, im Frontcourt im Osten nicht. Da hast du halt nicht viele, die wirklich herausstechen. So, dann hast du dann noch so einen kleinen Markt wie Atlanta, die eine überragende Saison spielen, aber die werden dann halt immer noch übersehen. Also so ein Al Horford zum Beispiel. Ich glaube, über den hat keiner nachgedacht, Überleg mal. Ja. obwohl das absolut verdient wäre. So, dann packst du mir, auch wenn ich Marcin Gortat wirklich mag, packst du mir den an die vierte Stelle, wo ich mir so denke, okay, das ist dann irgendwie, Ja ja, gut, Gortat, ich meine, sowas. ist okay, ne? Also Ja, vierte Stelle. ist völlig okay, aber wenn ich dann mal so nach, wenn ich dann so überlege, ich glaube, Bosch ist hinter ihm, und Ja. Al Horford ist hinter ihm, Ja. glaube ich auch. Kevin Love, Kevin Valanciunas, Love. So. Vucevic. Vucevic, der eine überragende Saison spielt. So. Guten Kevin Love kann man auch irgendwo, aber man, es ist halt schwer, ob man jetzt eine Saison bewertet oder ja, das, was ein Spieler über Jahre geleistet hat oder im Leisten zustande ist. Und dann, wenn wir halt danach gehen, dann trifft es halt eher Melo statt einem Al Horford, der es verdient hätte. Ja, also ich finde auch, also ich finde das erschreckend halt, die ATL-Jungs, die haben, also Paul Millsap, der hat 121.000 und Gortat hat 570.000. Ja, es ist halt, daran merkst du halt, dass es eine Fanabstimmung ist, Ja, ne? also ich finde, das wäre so ein Münzwurf. Also ich finde, egal wen du nimmst, kannst du im Grunde nicht wirklich viel mit falsch machen, aber da habe ich mir schon gedacht, so, okay, da ist die PR-Abteilung der Wizards wahrscheinlich ein bisschen cleverer gewesen als die bei den Hawks und ja, aber gut, Anders also könnte man auch sagen, die Hawks haben ja, ihre Siege mit den Fans geteilt, als auf das All-Star-Game hingewiesen, und das war bei anderen Teams eventuell andersrum. Die Hawks haben im stillen Heimlichen haben die eine Siegesserie aufgebaut. Ich glaube, die sind jetzt bei, wie viel 14? sind sie? 14? Ja, und 13? 28 auf der letzten 30. Ja, also es ist Wahnsinn. Sagen wir ehrlich, auch gegen den Westen. Da habe ich ja beim Kyle Korver-Artikel geschrieben, wie Ich fand, Wahnsinn. wir haben ja gestern das Zitat von James Harden veröffentlicht. Ja. Der sagt, I don't really care. Und ich finde, das ist auch so das Motto bei den Hawks gewesen. Ja. Die wissen, dass sie diese Saison einfach was erreichen können, was Historisches erreichen können. Und da ist der Fokus drauf. Und ich glaube, James Harden, auch wenn er sagt, das All-Star-Game interessiert mich eigentlich feuchten Kehricht, wenn ich eigentlich mit meinem Team die Chance habe, oder mein Team zu einem weiten Playoff-Run zu verhelfen. Also ich glaube auch am Ende ist es halt so, die Spieler nehmen das gar nicht so ernst, wie jetzt zum Beispiel wir das so ernst nehmen. Nö, glaube ich auch Die sind nicht. froh, wenn sie dabei sind. Ich glaube, jetzt Wade und Bosch interessiert das zum Beispiel auch nicht, dass sie nach jahrelang, ja, dass sie jahrelang gestartet sind und jetzt wahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen müssen. Also Wade ja auf jeden Fall. Ich glaube, man ist dabei, man nimmt das mit. Und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, so schont Wade wenigstens noch ein paar Minuten seine Knochen mehr. Ja, eben, ey, du Das hast eine kann Woche frei. das Ja. kann nur gut für uns sein. Also Klar. es ist halt, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt das Dämliche an so einer Fanabstimmung. Da ist halt eher die subjektive als die objektive Meinung. Als wir Ja. abgestimmt haben, war ja auch wahrscheinlich in einigen Fällen mehr subjektiv Hör mal, klar, ich habe auch für Melo Befürchtung. gewotet. So, Ich weil auch. Melo ist mein Dude, so, Alter. Ich kann nicht Melo keine Stimme geben, so aus Prinzip. Da bin ich auch völlig unobjektiv, meine ich, ja. Klar. Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, also wie gesagt, wir werden ja jetzt auch am Sonntag NBA Weekly News, ich weiß gar nicht, wie es heißt. NBA Weekly? Irgendwie sowas. Also Weekly NBA News. okay, Wahnsinn. Ich gucke, ja, Weekly News heißt es tatsächlich. Nummer 2 veröffentlichen. Und da nominieren wir jetzt auch nochmal die Spieler nach, die es unserer Meinung nach definitiv hätten schaffen sollen. Und versuchen auch objektiv zu bleiben, denke ich. Westen. Ja, der Westen. Fangen wir mal an. Also, es haben Anthony Davis im Frontcourt geschafft, Marc Gasol, Blake Griffin. So, soweit, so gut, würde ich sagen. Oder auch nicht. Stephen Curry und Kobe Bryant im Backcourt. Ja, ich meine, ich brauche jetzt gar nicht zu fragen. Die größte Kontroverse ist halt, dass Kobe Bryant Starter wäre oder zum Starter gewählt worden ist. Trotz Harden, trotz Paul, trotz Lillard, trotz Thompson. Ey, von mir aus trotz Russell Westbrook, was auch immer. Also, was meinst du dazu? Also, ich meine, er wird wahrscheinlich eh ausfallen, mal davon ab, aber ja. Ja, dann sind wir halt wieder bei dem Thema Fanabstimmung, ne? Ja, an solchen Sachen merkt man dann halt deutlich, dass das von Fans bestimmt wird und nicht unbedingt von Leuten, die objektiv darauf, ja, zurückblicken. Ich meine, dass Kobe Bryant anhand dieser Saison, ja, der Form der Lakers, der Platzierung der Lakers und ja, auch teilweise seine Leistung das eigentlich nicht verdient hat, wenn man sich dann mal vor Augen führt, was ein James Harden da fabriziert, ein Damian Lillard, Russell Westbrook, ja, es ist halt schwierig, ne? Ich meine, irgendwo gönnt man Kobe ja auch das, dass er zum 17. Mal, glaube ich, jetzt All-Star wird. Aber andererseits hätte das halt auch von den Trainern sein können, dass sie ihn noch mit reingenommen haben, so wie bei Dirk das zum Beispiel teilweise war. Das hätte es ja am Ende auch getan, also. Ja. All-Star ist All-Star. Ja. Ja, bei AD war der Aufschrei natürlich überhaupt nicht laut, obwohl sein Team nicht in den Playoffs ist. Aber gut, über die Thematik haben wir uns auch schon am Anfang der Saison kurz unterhalten. Und es ist natürlich nicht so katastrophal wie jetzt zum Beispiel bei Melo. Hat aber auch immerhin fast doppelt oder mehr als doppelt so viele Stimmen wie Melo bekommen. Also von daher war er auch der führende Stimmen. Ja, Stimmen, Erhalter, Erhalter. Also der hat die meisten Stimmen im Frontcourt bekommen. Ja. Meine Fresse. Also, du würdest einfach gerne sagen, so Leading Vote Getter, so wie die das die ganze Zeit im Ami-TV sagen, aber dann bist du wieder zu sehr auf Anglizismen hängen geblieben. Ja, AD hat auf jeden Fall 1,3 Millionen bekommen. Da war ich Heavy. auch so. Ich meine, okay, ich habe selbst für ihn gestimmt und du weißt, wie ich über AD denke, so, und dass ich auch ziemlicher Ihr Fan wisst bin. alle, wie ich über AD denke. Ja, aber Und ich da habe sehe auch ich für wieder eine ihn gestimmt. Doppelmoral. So, ich finde, das ist dann wieder so ein bisschen Doppelmoral. Wenn du sagst, ja, aber okay, Davis, der ist jetzt, wie viel da sind die? Neunter, Achter, weiß nicht, verlieren gegen die Knicks ohne AD, okay, fairerweise. Aber komm. Das ist dann auch, kann man auch mal sagen, so, Und bei ihm ist es halt nicht so, dass er. Also er legt gute Nummern bei einem schlechten Team bilanztechnisch auf, aber das ist ja kein schlechtes Team, das sage ich ja auch immer wieder. So, das ist. Ja, ich verstehe es nicht, was in New Orleans abgeht. Ich glaube aber, Aber. das größte Problem bei Melo, wenn wir bei Melo bleiben und ihn als Role Model weiterhin nehmen, in vielen Augen ist er einfach kein, ja, nicht der Melo, für den wir ihn halten. Also kein Superstar, Genau. kein Franchise-Spieler, kein Superstar einfach. Und man kann ja gerne der Meinung sein, aber ich glaube, halt, da ist man halt vorschnell ins Negative und bei AD ist man dann halt immer noch ein bisschen vorschnell ins Positive. Ich sag immer noch, der Hype ist berechtigt, aber für mich zu viel. Und ich glaube, das ist halt das größte Problem. Melo wird halt einfach nicht so angesehen, wie er es eventuell verdient hätte. Bei jedem anderen Spieler, der bei seinem Team geblieben wäre, hätten sie gesagt, ja, das ist Loyalität und überhaupt. Es ist Melo und bei Melo ist es dann einfach, ja, das war Marketing, weil er so viel Geld bekommt und deswegen ist er bei den Knicks geblieben. So, und ich weiß auch nicht warum, aber Melo ist irgendwie einer der umstrittensten Spieler der Liga. Gemeinsam mit einem gewissen James Harden, der es ja nicht reingeschafft hat. Und auch, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, ohne dass ich jetzt irgendwie spoilern will, auch auf das, was am Sonntag kommt. Wenn ich mich gestern, und es war, weiß ich nicht, es war halb zwei, ich glaube, der Westen wurde zuerst bekannt gegeben, das heißt, es dürfte so zwischen eins und halb zwei gewesen sein, haben die Experten von Inside the NBA ihre Nachnominierung bekannt gegeben. Und ich bitte mich zu korrigieren, falls ich mich täusche, aber niemand hatte Chris Paul drauf. Hatten einige Westbrook drauf, viele hatten Lillard drauf, ich glaube sogar alle. Was ist los mit Chris Paul? So, was hat sich bitte verändert in der Wahrnehmung von Chris Paul? Mir wird ja langsam schlecht, also dass ich irgendwann mal Chris Paul als unterbewertet beschreiben muss, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Was geht denn da ab? So, was macht Chris Paul denn? Was hat er den Leuten getan? Ich verstehe das überhaupt nicht. Kannst du mir das erklären? Erstmal finde ich es gut, dass sie alle Damian auf dem Zettel hatten. Ja, ich auch. Ja, das Thema kennen wir auch aus unserer näheren Umgebung. Ich meine, wir haben ja auch schon viele Diskussionen innerhalb unseres Teams darüber geführt. Das stimmt, ja. Ich verstehe es auch nicht, vielleicht ist es auch einigen einfach zu langweilig geworden, Chris Paul als den besten Point Guard der Liga zu bezeichnen. Dann hat man jetzt mit Steph Curry jemanden, der im Westen nachkommt, der Ja, für viel klar. Aufsehen für viel Aufsehen da ist. Ja, aber wenn wir da jetzt wieder in die Tiefe gehen, dann sprechen wir wieder über Real Point Guard und was ein Point Guard haben muss Nee, und dann bitte sind wir nicht. hier in 1,5 Stunden noch nicht fertig. Also ich verstehe es auch nicht. CP3 ist für mich immer noch der beste Point Guard der Liga. Da gibt es für mich auch überhaupt keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Und ja, dass er kein Starter ist, wenn man die Saison so ein bisschen. Er spielt eine starke Saison. Aber dann hast du halt einen Steph Curry und einen James Harden, die keine Ahnung warum, aber einfach überragende Saison spielen. Bei den Clippers läuft es dann theoretisch auch nicht so rund, wie man am Anfang gedacht hatte. Dann spielt das eventuell noch eine Rolle. Aber wirklich verstehen tue ich es nicht. Dass er dann nicht mal irgendwie nachgewählt wird, weißt du? Also das kann ich mir überhaupt nicht erklären. So, und ich habe jetzt hier nochmal schwarz auf weiß stehen, weil ich meine, ich gucke total gerne Inside the NBA und so. Ich meine, das sind ja auch Leute so, die ich, ja, die ich natürlich bewundere für das, was sie tun, einfach weil die auch mit über Basketball reden, Geld verdienen. So, das finde ich halt geil. Aber die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass James Harden nachnominiert werden soll, Klay Thompson, LaMarcus Aldridge, Cousins und Lillard. So, und jetzt hast du hier Barkley und Smith sagen Westbrook. Und da könnte ich kotzen, auf gut Deutsch gesagt, so, weil jetzt mal ganz ehrlich, Westbrook ist ein Tier, so, der ist ein Monster, okay? Ich meine, ich lässt da viel über Westbrook so, ich kann ihm aber nicht die Klasse absprechen. Wie lange war der verletzt? 6 Wochen, was weiß ich, 8 Wochen oder so? Shaq sagt KD. Shaq sagt DeAndre Jordan. DeAndre Jordan anstelle von Chris Paul. So, was zum Geier ist passiert? Sorry, aber das sind wirklich so, das sind dann Expertenmeinungen, die dann, ich meine, die können jetzt nichts mehr beeinflussen. Aber ich denke mir so, was zum Teufel? Warum, was für Russell Westbrook? So, weißt du, der. Jetzt kann man auch wieder so ein bisschen off the court gehen, so. Nur weil der sich da hinstellt und die ganze Zeit über irgendeine scheiß Execution labert und sich danach eine Skimaske aufzieht und einen auf Mode-Daddy dann macht und dann alle sagen, boah, der ist voll real und so. Und ist das irgendwie sowas? Bist du dann irgendwie, wenn du solche spastischen Entschuldigung, nicht spastisch, das ist ja eine Beleidigung. Hampelmann-Interviews gibst. Bist du dann irgendwie mehr bei den Leuten im Kopf drin oder was? Das kann doch nicht. Also ist das leistungsgerecht? Ich meine, ich check's halt nicht so. Also Paul, wo hat er sich verschlechtert? Der legt weniger Assists auf, dafür sind Blakes Assists dann meines Wissens nach hochgegangen. Legt jetzt, weiß ich nicht, nicht mal 2 Punkte weniger auf, trifft total gut von der Dreierlinie, ist Assist-to-Turnover-Ratio ist immer noch super. Mit die beste Liga und es ist immer Immer noch noch für die Nummer mich, eins. es ist für mich immer noch der Point, oder der Aufbauspieler, was weiß ich, der primäre Ballhändler mit dem komplettesten Game. Und sag mir nicht, Russell Westbrook ist kompletter oder der ist natürlich in einigen Belangen besser. Aber was? Du, aber da kannst du doch auch ein Beispiel nehmen, wenn von KD und LeBron. KD ist der bessere Scorer, macht das KD aber zum besseren Spieler? Natürlich nicht. Westbrook ist der bessere Scorer. Macht ihn das zum besseren Spieler? Natürlich nicht. Ja, einige würden So. sagen, ja. Ich weiß, dass das einige sagen würden. Ja. Und dann so, oh, Chris Paul hat noch nie was gewonnen. Was hat Russell Westbrook gewonnen? Hat er was Nada. auf dem College gewonnen? Ich weiß nicht. War UCLA in dem Jahr gut? Nö, So, waren die cool? aber der hat ein Finale verloren. Ja, super, cool. Ich meine ja nur mal. Also wenn man dann ankommt, er war immerhin schon in den Finals, das hat er wiederum aber auch verloren. Echt. So, ich. Nee, komm, ich darf nicht über Russell Westbrook reden, so. Da werde ich wieder echt. Werde ich zickig. So, weil das. Nee, aber nochmal wegen Paul, also es ist sehr unverständlich, wie seine Außendarstellung in dieser Saison ist, meiner Meinung nach. Ja, und der ist Ich, ja er immer hat noch, auch in einer. Ich meine, wir müssen ja jetzt Amerika. Der ist ja immer noch eine totale ich will nicht sagen Ikone, aber der ist ja mit seiner State Farm-Sache. Da ist jetzt auch Damian und Stephen Curry und John Stockton oder so, die haben eine richtig coole neue Werbung gedreht. Der ist ja immer noch präsent. So, und Westbrook, was weiß ich, den kannst du mit seiner Skimaske, kannst du den auf irgendeine, nicht auf die New Yorker Fashion Week, irgendwie auf irgendeine Dorf Fashion Week schicken, damit er da ein bisschen rumlaufen kann, kann er vielleicht noch so sein Taunting machen, dass er nach jedem Dank macht und dann ist wieder alles cool und alle lieben Westbrook so. Monster, ohne Scheiß. Ich würde auch sagen, Westbrook ist ein besserer Spieler als Lillard, so von seinem Impact. Auch ich weiß, dass du das nicht gerne hören willst. Und ich finde das auch nicht gut, dass ich das sagen muss. So allein aus Sympathien, aber bei Lillard war immer so dieser Mini-Westbrook-Vergleich und der ist halt immer noch Mini-Westbrook. So, er versucht ein bisschen, ja, versucht dann sein Spiel natürlich auch irgendwie zu erweitern und so. Und ich finde das auch cool, wie er spielt, aber. Einen fitten Westbrook würde ich, glaube ich, in einer Playoff-Serie immer noch lieber haben als Lillard. Steinigen mich dafür, aber. Naja, das, was ich dann gerne sage, ist halt, Damian Lillard führt sein Team zu Siegen, während Russell Westbrook sein Team dagegen in Bredouille bringt. So, und Ja, weiß ich nicht, ob das so ist. das ist meine Meinung. Ich meine, wie oft haben wir schon gesehen, dass Russell irgendwelche unnötigen Würfe genommen hat, die nicht reingegangen sind und danach war dann Ende im Gelände. Das ist auch Ich nach wie glaube, vor so. Damian Lillard ist im Moment irgendwie der Spieler, ja, wenn man Clutch beschreiben kann, dann wäre es für mich im Moment Damian Lillard. Na So. klar, definitiv. Und für mich ist es einfach Damian, weil aus genannten Gründen und einfach, vielleicht ist es auch, da spielt dann die Sympathie wieder eine untergeordnete Rolle wahrscheinlich. Aber es soll auch, ist no hate. Du sagst es ja auch. Russell ist ein Tier. Ein absolutes Tier. Ist auch so. Nur, ich meine, ich hätte das Fass jetzt gar nicht aufgemacht, nur ich meine, wie kann man sich da vor weiß ich nicht wie vielen Millionen, die da zugucken, hinsetzen und sagen, nee, wir geben Damian den Vorzug vor Chris Paul, wir geben Russell Westbrook den Vorzug vor Chris Paul, wir geben DeAndre Jordan den Vorzug. Hör auf. Echt, hör auf. Da war ich raus. Spätestens da war ich echt raus und das war Alleine wahrscheinlich der DeAndre. Grund, dass ich bis 3 Uhr nicht pennen konnte. Aber. Ja, was haben wir noch? Über die All-Stars haben wir jetzt, glaube ich, genug gelästert und alles. Auf jeden Fall am Sonntag NBA Weekly News Nummer 2 checken. Da sind unsere Nachnominierungen. Newsflash, Westbrook ist bei mir nicht dabei. Bei mir auch nicht. Okay, ganz ehrlich, so wenn die Thunder irgendwie noch es schaffen, auf Platz 3 oder so zu kommen und der hat dann, der verpasst bis dahin kein Spiel mehr und hat dann irgendwas mit einer MVP-Diskussion zu tun. Ich halte die Klappe so, ich beobachte das, ich werd da nicht drüber lästern, aber sorry. Jetzt mal einen Punkt machen mit Russ. Noch. Der soll jetzt erstmal fit bleiben und weiter coole Aktionen bringen und nicht mehr unnötige Midrange-Jumper oder Airball 3 in Transition wie letztens gegen die Magic, das ich übrigens sehr amüsant gefunden habe. So. Zu den Awards, das eigentliche Hauptthema des heutigen Podcasts. Die Hälfte der Saison habe ich ja jetzt, glaube ich, schon mal angedeutet, als wir über Russ gesprochen haben. Ich weiß es nicht. Die ist auf jeden Fall rum. Die meisten, wenn nicht sogar alle, Teams haben über 41 Spiele jetzt auf dem Buckel. Und das ist natürlich mal Grund genug, Bilanz zu ziehen und sagen, wer denn so bis jetzt in welcher Kategorie die Nase vorne hatte. Letztes Jahr war das meines Erachtens so, dass sich da noch eine ganze Menge getan hat. Bis zu den eigentlichen Awards, gerade auch so beim Defensive Player of the Year und ich glaube auch beim MIP. Ich glaube, Dragic habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so oft gelesen. Von daher dürfte das jetzt mal vielleicht ganz interessant sein, weil sich viele der Namen wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem decken werden, was wir am Ende der Saison sagen. Wer ist denn, fangen wir mal ganz klein an, oder bei dem Unwichtigen an, wer ist denn so dein Lieblings-Schlipsträger des Sommers gewesen, also der Executive of the Year, der das Team am gezieltesten und am besten verbessert hat? Alleine Lieblings-Schlipsträger. Ja, die Also von tragen alle Liebling kann Schlips, man oder? bei ihm, also ja, Billy ich King glaube. manchmal Jogginghose, aber der ist auch Billy King. Ist in Na, und Ordnung. Don Pat Riley trägt offen das Hemd oben und Aber ohne alles. du sagst es, warum? Er ist der Dorn, okay? Ja, gut, okay. Hast recht. Nee, also nee, ich wollte eigentlich auf dieses Lieblings eingehen, weil das ist dieser Herr. Nein, denn er hat mir den besten Spieler und meinen Lieblingsspieler aus meinem Team gerissen. Aber gut, das ist was anderes. Ich habe das schon am Anfang der Saison gesagt und ich bleibe da auch bei. David Griffin ist für mich der Executive of the Year, weil wer den besten Spieler der Welt in sein Team holt, hat einfach für mich gewonnen. Dann noch einen Kevin Love dazu geholt. Veteran. Gute Trades bislang eingefädelt. 1 plus Okay. David Griffin. Okay. Wie Ketzerisch sieht's könnte bei man jetzt dir auch aus? sagen, dass LeBron der beste GM gewesen ist, nachdem er da angekommen ist. Aber Ja, alles, was davor. ich wollte es jetzt nicht wieder aufführen, aber okay, gut. Na, okay, komm, ich halt die Klappe. Ist alles cool. Er wird es auch wahrscheinlich am Ende werden. Wobei, dafür müssten die Cavs auch, glaube ich, erstmal Erfolg haben. Ich habe LeBron halt. ist Ja? Was? zurück. Der Erfolg kommt Ja, jetzt. klar. Eben habe ich gesagt, ich würde Russell über Lillard nehmen, was eigentlich schon so gegen mal, also wo irgendwas in mir schon schreit, aber ich halt objektiv sein muss und jetzt muss ich nochmal objektiv sein. Ich habe den Typen so oft gedisst. Ja. Ich habe so oft gesagt, dass mir seine Scheißart Basketball zu spielen und seine scheiß mathematisches Denken, heute sage ich ganz schön oft das S-Wort, ne? Seine verfluchte Art Basketball zu spielen, seine verfluchte Art zu rechnen im Front Office und irgendwelche, ja, versuchen irgendwie das Rad neu zu erfinden, total auf den Keks geht, aber ja. Sam Hinkie ist es nicht. Wir wollten nicht haten wieder. Sam Hinkie ist tatsächlich mal die rechte Hand dieses Herren gewesen oder irgendwie so in dem erweiterten Stab. Von daher, Das merkt man auch noch. was hast du jetzt wieder gesagt? Ja, Ja, Daryl okay. Morey, Houston Rockets, was los? Also, Verlierer der Offseason Ja, sehen was ist anders los, auf aus. jeden Fall. Die sehen anders aus, ganz klar. Gut, Josh Smith, habe ich gesagt, ist ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt in diese modernen denkenden Teams reinpasst. Ganz klar, aber gut, das musste man machen für den Preis und wenn man die Möglichkeit hat, so einen Spieler zu den Konditionen zu verpflichten, dann muss man das machen. Aber der Rest, der war super. Du hast einen Jason Terry für nichts geholt. Der spielt eine ordentliche Rolle von der Bank. Du hast einen, wen haben sie noch hier? Brewer geholt, der spielt auf einmal richtig gut Basketball oder Basketball, der seinem Team hilft. Ariza, fast schon, könnte man sagen, Upgrade über Parsons. Also ich finde, Für das Daryl System auf Morey, jeden Fall. ja, klar, für diesen Morey Ball auf jeden Fall. Ich finde Daryl Morey einfach, der ging jetzt auch ziemlich oft als Executive of the Year unter, weil sein Team halt nicht ganz vorne mitgespielt hat. Ansonsten hatte er 2 Jahre in Folge einen Superstar verpflichten können. Hat eine klare Vision vom Basketballspielen, hat vor allen Dingen auch vorbildlich auch dieses Konzept mit der D-League und der NBA-Franchise so ein bisschen vereint. Also, dass die in der D-League wirklich den Basketball spielen, den die Rockets auch spielen und immer mal wieder einer hochkommen könnte, wenn Not am Mann ist. Wobei es diese Saison, glaube ich, gar nicht der Fall gewesen ist. Aber ja. Wird, denke ich mal, jetzt auch so ein bisschen kopiert von den Knicks, die ja auch versuchen, jetzt mit ihrem D-League-Team so eine ähnliche Sache aufzuziehen. Aber ja, Daryl Morey kriegt jetzt endlich mal den Respekt, den er sich jetzt vielleicht schon seit 2 Jahren verdient hat. Coach of the Year. Auch wieder ein Schlipsträger. Ja, wir kommen davon heute irgendwie nicht weg, ne? Ja. Ja, aber eigentlich gut. Sie müssen ja irgendwie etwas ausstrahlen nach außen hin, ne? Oder wie heißt es so schön? Ja, Autorität, ne? Dingens. Ich habe einen Schlips, du hast ein Jersey, du hörst auf mich. Außer bei den Cavs. Kleider machen Leute. Ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Kleider machen Leute. Und bis auf bei den Cavaliers klappt diese Rollenverteilung eigentlich auch. So, mit Blatt und LeBron, ich glaube, da hat der eigentliche Coach das Jersey an und nicht die Krawatte. Aber gut. Dave Blatt ist es bei dir nicht, ne? Überraschenderweise nein. Okay, super. Nee, ich gehe mit einem Rookie-Coach. Denn bei mir ist es Steve Kerr. Ja. Ich meine, Rekord 34 zu 6, Franchise-Rekord aufgestellt, 17 Halbspiele in Folge gewonnen. Große Chancen, den MVP der Liga zu stellen. Große Chancen, den besten Rekord der Liga am Ende der Saison zu stellen. Ja. Für mich ist es trotz den Hawks Steve Kerr. Spoiler nicht. Ach ja, oh, ja. Ja, Sorry. klar. Hey, komm. Ja, aber das waren auch nur die beiden, die in Frage Eben. kommen. Also, wen willst du? Letztendlich habe ich gesagt, Steve Kerr ist, soweit ich informiert bin, ziemlich gut ausgestattet mit Assistenten, auf die er auch hört. Ne, der hat nicht so das Problem mit wie Jason Kidd in seiner Rookie-Saison, dass er sich von seinen Assistenten irgendwie nichts sagen lassen will und dann die Leute in die Katakomben zum Berichteschreiben verdonnert. Ja, finde ich auch irgendwie, es zeigt Klasse, so, dass man sich auch nicht so für unantastbar hält und so, das ist bodenständig und der Erfolg gibt ihm recht. Ich muss jetzt aber sagen, dass für mich an Coach Bud aus Atlanta, also Mike Budenholzer, führt jetzt in dieser Saison keinen Weg mehr dran vorbei, weil ich habe letzte Saison war ich schon relativ begeistert und fand es auch gut, auch in den Playoffs dann, wie die Hawks sich ohne Al Horford geschlagen haben, den ich ja im Grunde für den besten Spieler im Roster halte. Aber da kann man jetzt auch wieder eine Münze werfen und wenn die vier Seiten hätte, wird da auf jeden Fall immer was Vernünftiges bei rauskommen. Coach Bud, mache ich jetzt mal kurz. Ja, wir müssen mal ehrlich sein, das waren auch die einzigen beiden, die man vertretbar irgendwie zur Wahl stellen kann. Klasse, Riccardi, Popovic, aber das sind wieder so bei zwei Trainer, denen kannst du jedes Jahr irgendeinen Award geben, so weil die einfach so genial sind. Ja gut, die Spurs sind aber auch diese Saison nicht so überragend, dass man sagen kann, Popovic hätte es verdient dieses Das Jahr. stimmt, aber da spielt auch wieder, glaube ich, die Gesundheit einiger Individuen eine Rolle, ne? Kawhi Leonard war jetzt wie lange weg? Patty Mills. Ja. Will ich nicht, ich will, ich habe es ja gesagt, dass sie, ich habe es vermutet, dass sie ein Championship Hangover haben werden. Wurde ich ja noch ausgelacht dafür, dass ich die Spurs, glaube ich, an 5 oder. Ne, ich glaube an 5 habe ich die gesetzt. Ja. Wir haben die relativ weit unten Genau. gesetzt. Ich habe gesagt, im Playoff sind die wieder wahrscheinlich on point da, aber jetzt erstmal jetzt ein bisschen chillen, ne? Die Knochen werden nicht jünger und Pop weiß schon, was er macht. Ja. So, jetzt zu einer Kategorie, mit der ich mich unglaublich schwer tue. Traditionell jedes Jahr. Und ich würde gerne jedes Jahr Swaggy nehmen, aber ich kann es auch dieses Jahr wieder nicht. Sixth Man of the Year. Ja, es ist wirklich, es ist auch dieses Jahr wirklich schwer gewesen, finde ich. Also ich sag mal so, ich habe mich für Isaiah Thomas entschieden. Ist jetzt ungefähr, ja, gut, ist die Wahl, die sozusagen am sichersten ist. Vor allen Dingen, wenn die Suns die Playoffs erreichen. Genau. Natürlich haben sich seine Zahlen zum Vergleich der letzten Saison verschlechtert, aber er spielt auch 10 Minuten weniger. Dann muss er sich den Spot auch noch mit Bledsoe und Dragic teilen, also alles cool. Ich habe aber auch noch über einen anderen Spieler nachgedacht. Das weißt du ja, darüber haben wir uns gestern unterhalten. Ich hatte nämlich auch noch Lou Williams von den Raptors auf dem Zettel. Die Raptors stehen gut da. Er macht 15 Punkte pro Spiel. Hat sich dann aber bei den Assists um die Hälfte verschlechtert. Und er ist einfach nicht effizient genug. Ja, das ist das Problem bei vielen. Ja, er hat zwar Spiele, wo man sagen kann, wow, das war jetzt gut und das war effizient, aber dann kommen halt wieder Spiele, wo du am Ende bei 5 von 15 stehst, weißt du? Also ich finde halt, ne, wir haben da ja auch mal Also. bei, ja, ich lasse dich noch ausreden, dann komme ich gleich zur Effizienz. Ja, also ich wollte nur zusammenfassen, also ich hätte mich gestern, oder was heißt gestern, ich hätte mich fast für Lou Williams entschieden. Ich denke auch, dass er. Ja, mit Favorit ist, wenn die Raptors da oben bleiben, wovon auszugehen ist. Aber am Ende gehe ich dann halt mit der sicheren Variante Isaiah Thomas. Hätte ich jetzt, glaube ich, also so spontan hätte ich das auch genommen, einfach so, weil ich seit dem ersten Game, glaube ich, oder ersten Spiel, das er hatte, hat er direkt losgelegt wie die Feuerwehr und ich dachte, ey, Sixth Man nur bei Isaiah Thomas dieses Jahr. Man muss jetzt auch sagen, man hat jetzt diese typischen Kandidaten, ne? Man hat Jamal Crawford, Lou Williams, Swaggy P. Das sind alles Guards, die von der Bank Scoring bringen. Leider aber echt Katast. Also es gibt da, auch wenn ich jetzt, sind ja nur Field Goal Percentage und das ist ja voll nicht analytisch genug und es gibt ja viel coolere Statistik-Tools, mit denen man arbeiten könnte. Triffst du weniger oder hast du halt hinter der 4 eine 0 stehen? Also alles, was unter 40, oder 41 ist, disqualifiziert dich meiner Meinung nach, so weil dann weiß ich, dann fängt wieder die Frage an, so wie hilfst du deinem Team wirklich oder machst du halt einen auf Kobe, so und dein Team ist ohne dich im Grunde vielleicht sogar besser dran. Haben wir uns nicht eigentlich vorgenommen, nicht oder weniger zu haten? Nö, ich nicht, heute nicht, ich hatte keinen guten Tag in der Uni, ich bin furchtbar gelangweilt und musste mir drei Referate anhören und immer das gleiche Feedback, egal wie scheiße die Referate gewesen sind, weil ist ja cool. Das ist aber jetzt nicht der Punkt. Ja, deswegen, also die sind für mich im Grunde rausgefallen. Und dann habe ich jetzt so einen Kandidaten noch gefunden, neben Isaiah Thomas, für den ich mich im Zweifelsfall auch entscheiden würde. Kannst ja nichts mit falsch machen, ne? Eben. Also Maurice Bates war jetzt auch so eine Sache. Ich finde, es ist einer ja, besten Rollen oder besten Rollenspieler von der Bank, sagen wir es mal so. Der macht halt Hatte ich, in. ja. Du hattest ihn auch mal Hatte ich irgendwann auch schon mal erwähnt, erwähnt, ja. ja. Der macht halt in 19 Minuten mal eben 12 Punkte oder 12,5 sogar, 5 Rebounds und wenn man nach einer Alternative sucht, dann kann man auch ruhig über Mo Spates nachdenken, meiner Meinung nach. Gut. Definitiv. Beim nächsten Award muss ich gar nicht viel labern und da freue ich mich drauf, weil danach kommen ja die eigentlichen Leckerbissen, wo ich mich ja wieder zu Tode quatschen werde. Most Improved. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe natürlich den genommen, so der mir so ein bisschen am Herzen liegt und den wahrscheinlich auch jeder nimmt, Jimmy Butler. Und dazu braucht man auch, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Von daher, wen hast du denn da noch so als Alternative vielleicht? Ja, Jimmy Buckets wird's. Mal davon ganz abgesehen. Dann haben Also, wir aber über Roy Hibbert letztes Jahr auch gesagt, bei Defensive Player of the Year. ja gut, aber der hat dann nach dem All-Star-Game gedacht, oh, gut, ich gehe dann mal nach Hause und komme nicht wieder. Offensiv auf jeden Fall. Da hast du recht. ja, ich glaube aber nicht, dass er so einbrechen würde, dass man den Award am Ende nicht ihm geben kann. Ja, meine Alternative ist so, ja, subjektiv ein Spieler, der mir am Herzen liegt. Es ist Ben McLemore von den Kings. Der sich im Vergleich zur letzten Saison bei den Punkten, bei den Assists, bei den Rebounds gesteigert hat. Trifft die Freiwürfe besser. Der Dreier fällt jetzt besser. Sind knapp 36%. Ist auch noch nicht so doll, aber im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall eine Steigerung. Und trifft jetzt statt knapp 38% 45,5% aus dem Feld insgesamt. Und ja, so ein Sleeper kann man nicht sagen, aber so ein Spieler, der eine Erwähnung verdient hätte, ist meiner Meinung nach Ben McLemore. Ja, bin ich ja ganz bei dir. Ich habe ja auch gesagt, irgendwann habe ich auch mal festgestellt, dass der Typ ja durchaus verteidigen kann. Gerade wenn man Ja. das so mit Stauskas aktuell vergleicht, da ist schon ein gewisses Gefälle, meiner Meinung nach, so auf dieser Position. Ja. Was sie sich mit Stauskas gedacht haben, weiß ich immer noch nicht. Aber ich bin da eigentlich ganz deiner Meinung. Also ich finde, wenn man jetzt wirklich eine Alternative braucht und man muss ja eh drei Stimmen vergeben, ich würde Ben auf jeden Fall mindestens die dritte Stimme geben. Da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir den auf jeden Fall mal schnell abgearbeitet. Dann kommen wir aber jetzt, quatschen wir uns wahrscheinlich die Backe voll. Gibt es den Ausspruch? Ich weiß es nicht. Defensive Player of the Year. Und der ist tough. Really tough. Also ich habe da Marc Gasol. Den kann man ja eigentlich immer nennen, wenn es um ja den Defensive Player of the Year geht. Mir fehlen da so ein bisschen die Alternativen dieses Jahr. Joakim Noah spielt wirklich unterirdisch für seine Verhältnisse. Ja, er ist ja auch verletzt, also, er hat ja Ja, oder irgendwas. es ist ja auch häufig verletzt, muss man auch sagen. Dann haben wir Dwight Howard, der war auch am Anfang der Saison verletzt. Zwischendurch hat er auch wieder ein, zwei Problemchen gehabt. Aber man muss auch ehrlich sein, seitdem er bei den Rockets ist, spielt er einfach nicht mehr auf dem defensiven Niveau wie noch bei den Magic. Ja, und dann wird es halt schon ein bisschen enger. Tyson Chandler, auch ein ehemaliger Gewinner. Ich habe schon mal gesagt, ich halte nicht viel davon, wenn man nur von den Statistiken ausgeht, die auf dem Scoreboard stehen. Also ist ja schön und gut, ein Block sieht geil aus. Und wenn du dann, weiß ich nicht, 4 Spiele in Folge plus 15 Rebounds holst, sieht auch nett aus. Aber macht das wirklich ein Defensive Player of the Year aus? Meiner Meinung nach nein. Gasol ist im Vergleich zur letzten Saison wahrscheinlich etwas schlechter in der Defensive geworden. Liegt aber auch daran, dass er einfach mehr Verantwortung in der Offensive trägt. Dann ist es halt ein bisschen schwerer, wenn du ein Team anfängst, offensiv zu tragen, auch noch defensiv auf dem Niveau zu sein, was du das Jahr davor hattest, ohne offensive Beteiligung oder ohne viel offensive Beteiligung. Und ja, deswegen ist es für mich Marc Gasol. Und weil ich dem Typen nach dieser Saison einfach einen Titel geben möchte, weil den hat er einfach verdient. Im MVP wird's wohl leider nichts, also Gasol, mein Defensive Player of the Year. Okay. Ich kann jetzt mal sagen, wie ich vorgegangen bin. Also ich bin ja, ist jetzt wieder die Sache, die du eben angesprochen bist. Ne? Guckst du auf individuelle Statistiken, siehst, ich glaube, AD führt die Liga in Blocks an, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich scroll mich durch die Liste. New Orleans hat so eine Defensive, die ist auf einem Niveau mit Sacramento, Orlando und ja, dann weißt du eigentlich schon, dass das wenn du da der Defensivanker bist, dann bist du anscheinend nicht schwer genug, um das ganze Schiff da an einer Stelle zu halten, weil da fehlt mir dann so ein bisschen der Kontext zum Team, ne? Und von daher habe ich mich davon erstmal gelöst und habe geguckt, wer spielt denn überhaupt eine richtig krasse Defensive? Ganz offensichtlich die Warriors, so die einfach komplett am Durchdrehen sind. Wo ja auch jemand spielt, den ich nach 3 Wochen oder so Spielzeit sofort gesagt habe, ey, okay, das ist jetzt bis jetzt so mein Dude für die Wahl. Andrew Bogut hat sich verletzt. Scheiße. Oh, nee, ich darf nicht sagen, ist bescheiden. dass er sich verletzt hat. Dann geht's weiter. Portland. Hast du da jetzt wirklich so einen krassen... Vor allen Dingen, sage ich jetzt auch ganz ehrlich, es wird ja eh ein Big. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, Wes Matthews oder was weiß ich, Trevor Ariza bei den Rockets, die auf 4 sind. Oder... Ne, also du weißt, was ich meine. So, das heißt, ich muss jetzt die Top 10 der besten Defensiven der Liga nach ihren Bigs abklappern sollen und dann gucken, wer einen gewissen Impact hat. Und ich habe mich echt schwer getan, allein schon, weil Bogut im Moment für mich halt raus ist. Und dann bin ich bei Platz 7 angekommen und da dachte ich mir so, okay, das ist krass, dass die trotz der Ausfälle am Anfang der Saison halt noch auf so einem guten Niveau Defensive gespielt haben. Und dann habe ich geguckt, ja. Ich weiß es. Habe ich geguckt, ja, wer ist es denn so, da, der da defensiv spielt? Ach ja, so. Und dann bin ich bei den Oklahoma City Thunder gelandet, ne? So viel zum Thema, ich bin Anti-Thunder. Serge Ibaka. So, der war in den letzten, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren, hauptsächlich wegen seiner Blocks natürlich, immer in der Konversation, zumindest bei den Fans drin. Ich war auch immer so, weiß nicht so, ob das... Aber dieses Jahr muss ich echt sagen, also der hat... Die Thunder sind besser halt mit ihm auf dem Feld in der Defensive. Hat ein Defensive Rating von 99, das ist gut. So, die spielen halt eine vernünftige Teamdefensive. Der ist ein sehr, sehr guter Ringbeschützer und ein Shotblocker nach wie vor. Aus Mangel an Alternativen war das jetzt für mich am Ende dann doch nicht so schwer. Da habe ich dann gesagt, okay, Serge, Marc Gasol hatte ich ja am Anfang der Saison, also vor der Saison, gesagt, der macht's wahrscheinlich, aber konnte ich mich jetzt nicht so wirklich zu durchringen, halt, weil auch mal gesagt worden ist, oder ich das ja auch festgestellt habe am Anfang der Saison, das war halt wirklich schon mal besser. Und das ist zwar immer noch ziemlich gut, aber das war halt mal besser. Und da habe ich einfach den Maßstab dann angelegt. Deswegen, Serge Ibaka bis jetzt, ich glaube, das ändert sich bis zum Ende der Saison noch, aber ja, man muss Respekt geben, wenn er verdient ist. Ja. Eindeutig. Und jetzt wird's spannend. Was machen wir mit den MVPs? Ja, gut. Das ist ja wie bei den Coaches, ne? Irgendwie schon. Haben sich ja eigentlich 2 Leute rauskristallisiert. Ja. Ich gehe mit dem, der übersehen worden ist beim All-Star-Game. Mit James, das D steht für Defense Harden. Die nackten Zahlen. 27,2 Punkte. Dann haben wir 5,5 Rebounds. 6,7 Assists. Er trifft 88,9% der Freiwürfe. 38% der Dreier. Und insgesamt 45% aus dem Feld. Er trägt das Team in der Offensive. Er ist der Leader. Er hat seine Defensive im Vergleich zu den Jahren in Oklahoma auch in dieser Saison wieder steigern können. Ich weiß nicht, ob er immer noch die eine Kategorie anführt, über die wir uns... Defensive Windshares? Ja, genau. Ich glaube, also der ist auf jeden Fall noch Zweiter, mindestens Zweiter so. Gut, immer noch da in den Top 3. Dann sind wir ja safe mit der Aussage. Ja. Die Rockets habe ich überhaupt nicht in dieser Form erwartet, dass die so eine gute Saison spielen. Und für mich ist der Hauptgrund James Harden. Und wenn wir dann Most Valuable Player nehmen, ist er für mich der wertvollste Spieler in dieser Saison. Und ja, ich gehe mit James Harden. Dass ich James Harden mal so über den Klee lobe. Wahnsinn. What the fuck? Aber James... Tatsächlich führt er die Kategorien noch mit großem Vorsprung an. So wie ich das sehe. Nee, das sind jetzt die insgesamt Win-Shares. Ich gehe aber also, davon aus. Und er wird wahrscheinlich noch Scoring-Champ. Ja. Kann gut sein. Also ist da auch gut dabei, sagen wir es mal so. Im Moment führt er, glaube ich, die Liste immer noch an. Aber ich muss gerade feststellen, dass das im Moment ein ziemlich enger Kampf ist und dass er jetzt auch knapp von Tim Duncan überholt worden ist. Also er ist jetzt noch Fünfter bei den Winchers. Ist ja auch egal. Ist ja eh eine Statistik, die auch durchaus umstritten ist, wo auch irgendwie die meisten gar nicht so richtig wissen, was verbirgt sich dahinter. So, man denkt halt nur, dass es irgendeine Aussage haben muss, weil da halt ständig gute Verteidiger in den Top 5 landen. Ja, so gut. Du hast im Grunde zu Harden. Jetzt plapper ich wahrscheinlich wieder Sachen nach. Für alle die sich ein bisschen mehr mit Basketball beschäftigen und auch englische Sachen konsumieren, gibt es ja durchaus Leute, die einen besseren Zugang zu Analytik-Tools haben und zu Player-Tracking und wie die ganze Sache alles heißt. Also die NBA ist da wirklich sehr fortschrittlich. Harden, und darüber habe ich aber auch beim Kyle Korver-Artikel geschrieben, der Dreier ist ja wirklich jetzt mittlerweile eine Sache, die musst du ja schon fast haben, um in der NBA bestehen zu können. Ich meine, selbst die Grizzlies, die gerne In-N-Out spielen, die haben jetzt mittlerweile Mike Conley und Courtney Lee da, die einen Dreier reinhauen, weißt du? Und jedes Team will irgendwie Dreier werfen können. So. Jody Meeks kriegt ziemlich viel Geld. Also der Stellenwert hat sich krass erhöht. Ein Dreier wird aber, außer vielleicht mal ein 3-3-Punkt-Wurf von Russ, er arbeitet ja sicher gerne mal selbst. Auch hier wieder ein kleiner Diss, werden in 85% der Fälle assistiert. Und James Harden ist ein Spieler, der diesen Dreier für sich selbst auch kreiert und der vor allen Dingen dann auch seine Spieler in Szene setzt. So ein Trevor Ariza, Pat Beverly. Ne, Drive, Kick out, bam. Er ist derjenige, der die Liga bei der Kombination aus assistierten Dreiern und gemachten Dreiern anführt. Kein Steph Curry, weiß ich nicht, kein Wes Matthews, kein Damian Lillard, das ist halt James Harden. Und da denke ich mir, okay, das ist krass, gerade in dem Kontext, ey, wir wollen Morey Ball spielen und nur Dreier und Korbleger. Ich meine, welchen besseren Spieler gibt's dann als James Harden? Niemand. Ja. So, das ist Arsch auf Eimer. Fast perfekt. Dann wurde auch noch in diesem kurzen Bericht gesagt, dass die Rockets sogar davon profitieren, wenn James Harden zum Korb zieht und nicht trifft. Das klingt jetzt wahrscheinlich total paradox, aber in der Liga ist es wohl so, dass etwas unter 40% der Drives, die am Korb dann daneben gehen, der Offensiv-Rebound halt geholt wird von irgendeinem Big. So, das ist halt so ein Standard, irgendein Standardwert, und James Harden hat einfach diese große Kunst, dass man ihn ja so dermaßen ernst nimmt, dass der, sobald er an seinem Gegenspieler vorbei ist, im Grunde jeder sich zu James Harden orientiert. Jeder Big, jeder Flügel, der da gerade so rumsteht. Und der saugt das einfach alles auf, was dann natürlich zur Folge hat, dass, so ein Dwight Howard oder ein Monty Jonas, der ja auch 7 Fuß groß ist, da in 55% der Fälle dann den Offensiv-Rebound holt. Und das heißt, selbst wenn James Harden mal nicht trifft, und das sieht dann im Boxscore scheiße aus, oder schlecht aus, dass er verworfen hat, aber seinem Team bringt's was, so paradox das klingen mag. Und ich finde, solche Sachen würde ich natürlich auch gerne selbst rausfinden, kann ich leider nicht, weil ich keinen Zugang zu den Daten habe, aber das fand ich wirklich beachtlich und sollte man mal vielleicht erwähnt haben, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich hoffe auch, das war verständlich. Ich habe jetzt aber letztendlich doch trotzdem Curry genommen, weil ich habe das auch schon öfters heute gesagt, das ist ein Münzwurf. Ich meine, wer will es mit irgendeinem von den beiden falsch machen aktuell, so wie die spielen. Für mich ist jetzt einfach, du hast ja relativ schnell gesagt, alles klar, ich nehme Harden. Und dann habe ich gesagt, gut, klassischste MVP-Argument, beste Spiele des besten Teams. Strengt sich defensiv an, wird nie ein Lockdown-Verteidiger werden, ist aber auch Wurst. Das war Rose in seiner MVP-Saison auch nicht. 23 Punkte, 8 Rebounds, vor allen Dingen als Shooter, ne? Also wirklich als Shooter, klar, zieht ja auch mal zum Korb, aber 50% aus dem Feld zu treffen, ne? Da kann man mir tausendmal sagen, dass Field Goal Percentage veraltet ist und seine True Shooting habe ich gar nicht rausgesucht, aber 50%, er macht 50% seiner Würfe rein, obwohl er so viel ballert. Ey, ich find das richtig beachtlich. Weil, worüber haben wir letzte Woche geredet? K-Love vermehrt jetzt an Dreierballern, die fallen unterdurchschnittlich. Dadurch, dass das Volumen aber erhöht ist, geht die Field Goal Percentage runter und so, das sehe ich auch ein. Dafür ist so eine True Shooting Percentage zum Beispiel gut. Aber bei Curry brauche ich mir die gar nicht angucken. Wenn einer so ein Volumen hat und trotzdem 50% aus dem Feld wirft, ne? So, dann denke ich mir so, das ist unfassbar krass. Und zumal kommen jetzt auch noch 5 Rebounds hinzu. Ich glaube, die hat James Harden auch Pi mal Daumen, ne? Wenn ich Fünf dich auch fünf nicht waren das, täusche. glaube ich, ne? 5-5, ja, also irgendwie sowas. Also für mich Curry, Ja, 5-5. ich würde nach wie vor wahrscheinlich noch mit Paul gehen, wenn ich sage, der von den Anlagen her und Defensive und Two-Way und was auch immer der kompletteste ist. Aber boah, Curry in dieser Saison, krass. Und den direkten Aufeinandertreffen, habe ich letzte Statistik gesehen, 4-0. hat Curry auch so ein bisschen die Nase vorn, auch bei den individuellen Stats etc. Also kein Diss an James Harden, um Gottes Willen, aber ich finde, Curry verdient definitiv dieses Jahr so einiges. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er die meisten Stimmen bekommen hat beim All-Star-Game. Er ist nicht der beste Spieler der Welt. Er ist wahrscheinlich nicht mal der beste Aufbauspieler der Welt. Aber doch, aktuell ist er halt on top. So. Definitiv. Ja. Für mich. Gut. Wir sind durch. Das ging schnell heute, wa? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das so 50 bis 60 Minuten gewesen sein könnten, obwohl wir uns so lange bei den All-Stars aufgehalten haben. Finde ich aber gut. Was gibt's von dir oder von uns oder auf dem Blog? Sonntag unsere Weekly News. Ja. Auf jeden Fall. Gib it. Und ansonsten dürfen sich die Zuhörer überraschen lassen, was auf sie zukommt. Ja, wir machen da gerade so ein bisschen was. Also ich Ja, glaube, das wird wir cool. sind, ja, wir sind, ja, wir sind dabei, etwas Großes zu erschaffen. Für uns etwas Großes zu Für uns, erschaffen. genau. Für andere ist es wahrscheinlich gar nicht so, so ein großes Ding, aber für uns wäre es ein absoluter Schritt in eine krasse Richtung. Ab sofort, der Blog ist auch übrigens jetzt auf crunch-time-blog.de erreichbar. Also ihr braucht da nicht mehr dieses Blogspot hinter einzugeben. Das ändere ich auch nochmal. Zumal haben wir jetzt auch eine neue Kontakt-E-Mail-Adresse, aber das update ich alles für die, die es interessiert. Das werden jetzt wahrscheinlich so ein, zwei Leute sein. Du machst dann weiter die Facebook-Seite, von der ich mich ja mittlerweile zurückgezogen habe. Versorgst die Leute gut mit den neuesten News. Sie. Apropos News, ihr könnt jetzt auch, wenn ihr auf dem Blog wirklich seid, oben gibt es, ja, wie nennt man jetzt sowas? Ein Link zu News und da werden wir jetzt täglich gegen Abend auf jeden Fall mal so die ganzen News des vergangenen Tages reinknallen und dann könnt ihr euch abends vorm Bett gehen nochmal einen kurzen Überblick verschaffen, wenn ihr gerade mal nicht Bock habt, auf Facebook durch die Timeline, weiß ich nicht, zu scrollen und tausende Essensbilder zu sehen, Mädelärsche in Yoga-Pants oder was bei euch so auf der Timeline ist. Ich kann ja nur sagen, was bei mir so auf der Das war Timeline übrigens ist. gerade ein Einblick in die Timeline von Pascal. Ja. Girlsinyogapants.com, liken. Ist cool. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Viel Erfolg für die Heat. Nicht zu viel. Danke. Ihr müsst ja noch in Reichweite bleiben. Ja, aber wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mach's gut. Auf jeden Fall. Ciao. Mach's gut. Ciao. You know what's clutch?